mit der Vollstimme auf war an. Die Frauen fangen bei E1 an. Ich zähle bis 4. 1, 2, 3, 4. War, war, war, war, war, war, war, war, war, war. Vollstimme auf war in die Höhe. Wir fangen beim kleinen A an. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Es geht jetzt um die Randstimme auf Lu und wir fangen beim A1 an. Randstimme auf Lu, abwärts. Wir fangen beim D2 an. Trage dir das ein, wo deine Grenzen sind.